Rappern Auskunft. Gleich geht das so ab, Jungs, pass auf, jetzt! Oh mein Gott! Jawoll! Mein Telefon. Oh, da ruft mich einer mit Handy an. Ist ja wohl ganz sicher. Hallo? Hallo? Hallo? Kommst? Ja. Hans-Peter? Hans-Peter? Ja? Wo ist dein scheiß Bruder, Alter? Ich mach ihn jetzt fertig. Mein scheiß Bruder, der Batschchen Wendner. Wo ist er denn? Was? Der kommt bei der Scheißgartner. Ist er am Kacken? Ja. Seit wann habt ihr ein Scheißhaus? Was? Seit wann habt ihr ein Scheißhaus? Winkel Scheißhaus. Der scheißt in Grube, nein. Eine Grube, was? Der hat Grube im Garten. Nee, wer lacht da hinten so? Weiß nicht, irgendwie so ein Wichser da. Oh, jetzt lag mein Rechner aber, scheiße. Was? Mein Rechner hakt. Wie, Mann? Ja, der hakt grad. Der kommt grad vom Scheißhaus zurück. Ja, komm zurück. Gib ihm mal. Jo, gib ihm mal. Ja, Mann? Hallo? Ja, ich bin sein Bruder. Bist du sein Bruder? Ja, Mann. Oh, du hörst dich aber ganz schön heftig an, Digga. Ja, du Wichser, Mann. Ich komm das her. Hä? Mit kleiner Bruder angeschreist, du Wichser. Was? Okay. Aber er hört sich irgendwie älter an als du. Ja, small. Hä? Gegen mich, oder? Wie? Zu mir hast du gerade gesagt. Willst du ein One-on-One oder was? Was hast du gerade gesagt? Willst du ein One-on-One? Ach, der Maul, Mann. Blöd. Wie alt bist du? Was? Wie alt bist du? 20 war ich, Mann. Wie? 20, Mann! Du bist 20? Ja, halt dein Mund! Ja, lach nicht so dumm. Ehrlich? Aber was arbeitest du denn? Bist bestimmt Steuerberater oder so in der Bank bestimmt, oder? Mann, ich arbeite doch in der CSOs, oder? Du arbeitest nicht? Nein, Mann! Echt nicht? Ich. Bestimmt arbeitest du so. Ich meine, du arbeitest bestimmt mit der Stimme oder bei einer Sexline als Vibe, oder? Hä? Kommst du, bist so ein Wichser. Warum denn? Fressig. Ja, weil du ein Wichser bist. Warum bin ich denn ein Wichser? Weil der Sendung ist so scheiße, es gibt schon gar nicht. Ist so scheiße? Dann mach mir meinen Bruder an. Wie, hab ich nicht angemacht, Mann? Natürlich, Mann. Ey, ich hab schon Stress mit den Kanaken, jetzt will ich auch noch keinen Stress mit den Deutschen, Mann. Ja, ich hab nochmal einen Bruder, soll ich den immer geben? Was hast du auf dem Brot? Ich hab nochmal einen Bruder. Noch einen Bruder? Bei den Gärten. Und der ist bestimmt schon was bei 30 und hört sich bestimmt so an, hallo! Ja. Oder? Scheiße, Wichser, geben. Wie heißt du denn? Alter, ich bin und waren beleidigt schon meine beiden Brüder. Moin! Du Schwuchtel, du halt mal die Fresse jetzt. Mann, du bist, wie alt bist du? 40? Ja klar, du Arschkind, du. Wie alt bist du denn? 25. 25? Ja. Yeah. Echt? Und wieso hörst du dich so männlich an? Was? Wieso hörst du dich so männlich an? Ja, weil ich Mann bin, du Schwuchtel. Du bist bestimmt ein Wunschkind, ja. Oder? Du? Was? Du bist bestimmt ein Wunschkind, oder? Ja, leck mich, du Griff. Bist du nicht? Du Arschkind, halt. Ey, komm, beleidige doch nicht so. Ich rede doch vernünftig mit dir, oder nicht? Ja, klar, ich rede auch vernünftig mit dir. Ich rede mit jedem, okay? Ach so, echt? Ja, klar. Hast du auch eine Freundin? Ja. Ja, wie heißt sie denn? Sag ich dir doch gerade, oder? Ja, sag doch. Ja, sag ich dir nicht. Sagst du mir nicht? Ja, du kleines Penner. Okay. Wie? Du Pennerkind. Ey, wo arbeitet dein Bruder? Welcher Bruder? Ja, hast du einen Bruder? Ja, welcher? Ja, Karl-Heinz. Ja, der arbeitet nix, hat er gerade eben zu dir gesagt, du Penner. Nee, Karl-Heinz meine ich. Ich meine nein, Hans-Peter. Ja, der arbeitet auch nichts. Wie heißt du denn? Ja, was? Wie heiß ich? Ja, wie heißt du denn? Torben. Torben? Ja. Mann, du hast eine männliche Stimme, hast sogar noch einigermaßen vernünftigen Namen. Ja, ist das Stufenproblem, ja. Was? Sind deine anderen Brüder hängen geblieben? Ist der eine wirklich 20? Ja, der ist 20. Warte mal, ich geb dir mal meinen Bruder, okay? Ja, leck mich, du Penner. Darf ich dir mal meinen Bruder geben? Nein, doch schneller. Warum nicht? Ey, der will mit dir sprechen. Mein Bruder. Pass auf. Mein Bruder. Ey, das ist mein größerer Bruder. Der will mit dir. Ich glaube schon, dass ich 20 bin, oder? Hä? Doch, natürlich glaube ich, dass du 20 bist. Ja, so. Was schwätzt mir das dumm an? Aber du bist doch erst fast 20, oder nicht? Was hast du gesagt? Hä? Was hast du gesagt? Gib mal deinen großen Bruder nochmal. Nein. Willst du mal mit meinem großen Bruder sprechen? Der gibt sich nicht mit so Idioten ab. Okay, pass auf, ich gebe dir mal meinen großen Bruder, okay? Nein, ich gebe dir jetzt meinen kleinen Bruder. Doch, warte. Ich hab die richtige Fresse haut. Hallo? Schwör ich. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Hallo? Hast du meine Brüder gehört? Ey, gib mal deinen großen Bruder zurück, ja? Kleiner Inder, du. Gib mal deinen kleinen Bruder zurück. Gib mal deinen großen Bruder zurück. Mindrig oder der Horst? Gib mal deinen großen Bruder und rede mal vernünftig Deutsch, so wie ich das tue, ja? Kost. Gib mal deinen großen Bruder. Welchen Mann? Ey, jetzt der Peter. Jetzt der Peter. Jetzt gib mal deinen großen Bruder. Welchen Mann? Ja, die. Torben, ja, der Hendrik. Der mit. Torben. Torben? Ja. Ja, okay. Ja, was willst du? Ey, Land, dicker Penner, pass mal auf, ja? Ihr habt der große Bruder von Holmes, okay? Ja, wenn du ihn noch einmal anlabert, ich komme vorbei und ich mach dich kaputt. Ich komm doch her. Okay, wo wohnst du denn? Sag mir deine Adresse, ich komm sofort dahin. Sofort! Adelmannsfelde. Hä? Adelmannsfelde. Wo denn das? Ja, in der Nähe von Stuttgart. Ah, bei Stuttgart? Ich hab viele Kollegen in Stuttgart, die machen die fertig, Land. Ja, dann komm doch her. Alter, dicker, pass mal auf, ja, Amunak, ja, du Penner. Was? Komm, Digga, ich mach Mann. Dich kaputt, ich mach deine ganze Familie kaputt. Sogar den Henrik, den fick ich, Alter. Was willst du? Ist das klar? Was leg dich, du, leg dich nicht mit Indern an, ist das klar? Ja, ist gut. Okay, du kennst die Inder nicht. Vielleicht sehen die manchmal so oft freundlich aus, wenn die Rosen verkaufen, ja? Ja, klar. Aber eigentlich sind die nicht so freundlich. Ja, klar doch. Verstehst du? Die verarschen euch nur 3 Euro für eine Rose. Wer kauft denn so dumm? Da kauft doch nur ihr Deutschen. Ja, klar doch. Okay? Also, pack doch auf, ja? Ist das klar? Hallo, du Wichser, was soll das? Ey, pack mal auf, okay? Die mummt dich auch noch, okay? Ich halt mal das Maul, ich schlag dich so in die Fresse, komm bloß her. Du machst da gar keinen kaputt, Erdmann, okay? Du bist doch viel zu klein dafür. Meine Stimme ist beschissen. Weil ich vertelle hier meine Stimme gar nicht. Ich bin der große Bruder von dem Holmes. Ja, lass das Maul mal. Ey, bist du M oder W? M. M? Bist ja, du kannst Brennsexter, Alter. A oder B? Hä? Mann, du Wichser. A oder B? Hallo? Hallo? Was machst du mit meinen Kollegen? Alter! Hallo? Sicher, Alter! Wer bist du denn? Ich? Ja. Ich geh den Scheiß an, Mann! Willst du auch auf die Fresse? Was? Willst du auch auf die Fresse? Was ist perfekt, dich, Alter? Ich mach dein Herz kaputt! Was? Ich mach dein Herz kaputt! Zusammen, du kleiner Rinder! Wie redest du denn? Du redest ja so, ich mach dein kaputt, fertig, du! Alter. Was? Ich mach dich fertig! Wie machst du mit dem fertig? Dich! Wie denn? Ich komm in meiner Nazi-Armee! Oh! Kommst du? Dich. Seid ihr SS oder AA? Du? Was? Seid ihr SS oder AA? Wie, Mann? Ja, SS oder AA? AA! Seid ihr AA? Jo, Mann! Ja, und meine Gang ist Pipi, Alter, du musst da aufpassen, okay? Alter, Maul! Okay, leg doch nicht mit Indern an, wir kommen aus Stuttgart, alle komm Mann! Indern, komm her, Alter! Ja, wir kommen dahin nach Wademensfelde oder wie das heißt, da komm hier. Her! Dieser kleine Dorf mit 400 Leuten ja, da. Ich. Da mach ich alle kaputt. Den alle fette Räumer, du. Ja, ja, ist doch gut. Das ist kein Problem. Mann. Ich muss nur einmal telefonieren und bei dir darf ich einmal wie eine Welle kaputt, okay? Oh. Was, oh? Hier noch Atombomben kann rumliegen. Was hast du da liegen? Atombomben. Dort eine Atombombe? Jo, Mann. Ja, hast du die mit deinen eigenen Händen gebaut? Jo, klar. Echt? Ja, nicht schon. Du bist ja voll schlau, ne? Jo, Mann. Ey, das ist krass. Alter. Mann! Halt deine Fresse, Mann! Du hast doch viel geraucht oder getrunken? Warum ist deine Stimme so doof? Wie, Mann? Was? Bist du auch ein Bruder von denen? Jo, Mann! Wie alt seid ihr, wie viele Kinder seid ihr denn? Wir! Ist doch viel Inzucht oder was? Hat du auch eine Schwester? Nö, Mann! Hat du nicht? Nee! Und wie ist deine Mutter so drauf? Sieht die gut aus? Was? Sieht deine Mutti gut aus? Alter, das ist meine Mutti aus dem Spiel! Wieso das denn? Ich will die nur kennenlernen, Minette, okay? Alter, die will nichts von so einem Penner. schlimmer wie dir. Warum denn nicht? Weil du so ein Wichser bist. Ich bin Mr. Calcutta 2004. Jo, Mann. Ich bin auch im Hindi-Boy-Katalog. Jo, Mann. Kennst du die... Jo, Mann. Digga, was los mit deiner Stimme? Kannst du auch vernünftig mit mir reden? Musst du nicht reden wie eine Pitbull. Was, Mann? Willst du mich verarschen, Mann? Okay, pass auf. Du bist doch ein stolzer Deutscher, ne? Jo, Mann. Ja, dann sing mir mal jetzt die deutsche Nationalhymne. Okay, komplett. Nö, Mann. Doch, mach doch mal. Nicht vor dir, Mann. Kannst du das nicht? Nein. Doch, sag den Leuten, wie stolz du bist. Nein, hör mir zu, Mann. Ja, warum denn? Ja, okay, erzähl. Laber nicht mehr. Mach noch einmal den Hans-Peter an, Mann. Ja. Was dann? Alter, warum verarschst du den, Mann? Was? Warum verarschst du den? Warum? Ja. Ja, weil der war böse. Was? Weil der ist dumm. Wie, Mann? Warte mal. Warum? Was? Nein, Mann, ich fahr jetzt nicht Probe. Sag mal, ich soll selber Probe fahren, Mann. Warum verarschst du den? Raus jetzt! Warum verarschst du den? Nein, dann fahr du Probe, Mann. Ja, los, raus jetzt. Alter, ja, ich fahr den... Was hat dein Maul? Wer bist du denn? Mit was vom Penner laufst du da? Was? Niemand! Mit meiner Schwester! Nee, ich... Alle Maul! Die hat gesagt, wenn die vorbeikommt, die zerkratzt... Oh... Warte mal. Alter, ich kann nicht mehr lange, mein Geld geht aus. Ja, ist gut jetzt, okay? Jo, Mann! Ey, hast du Lungenkrebs? Wie, Mann? Hast du Lungenkrebs? Leg auf! Leg auf? Wer schreit da, leg auf? Wie, Mann? Hast du Lungenkrebs? Nee, Mann. Okay, Mann. Dann mach's gut, Mann, ja? Jo, Mann. Ich fick dich. Tschüss. Jo, Mann. Du. Okay, ich sag Entschuldigung, ja? Ich geb dir einen Federkotz. Oh, warte mal. Ja. Mein Handy klingelt, hör mal. Yeah, der Rockwilder. Hallo? Wenn das euch bei mir entschuldige. Warte mal. Hallo? Warte mal. Hallo? Hallo? Ey, wartet mal. Ey, pass mal auf, ja? Ey, der entschuldigt sich nicht bei mir. Ey. Du kleiner Mäger. Ey, halt mal dein Maul jetzt. Hör mal zu. Ey, du Scheißkind. Hör mal zu. Hör mal Schuh, du Mistgabel. Was? Ey, passt mal auf, okay? Bei mir entschuldige. Digga, weißt du, was ich tu? Weißt du, was ich tu? Weißt du, was ich tu? Was? Ich kack dir in deinen Kopf rein, okay? Mehr mach ich nicht, Digga. Kopf, nein, Alter, ich hol ihn noch mal. Wen holst du? Wen, Mann? Du nimmst deinen Kopf rein? Ja, ist gut. Ich kack euch in eure Birne, okay? Bist du denn verarscht, Mann? Ey, pass mal auf, ihr sitzt gerade... Alter, ich mach mein Handy jetzt aus. Ey, ich kann jetzt nicht mal Radio, Mann! Hey, hör mal zu. Okay, unser Geld geht aus. Wir haben Ja, euer Geld geht aus. Das ist mir schon klar, dass euer Geld ausgeht. Jo, Mann! Okay, hau rein, Mann. Ne? Und denk dran, ich kack euch in eure Köpfe. Jo, Mann! Und, okay, tschüss! Okay, tschüss, Mann! Ja, tschüss. Ich will einen Spielnamen. Was willst du? Jo. Ja? Also, ciao. Ja, ciao, ne? Ja, man sieht sich. Ja, ciao. Man hört voneinander. Hä? Man hört voneinander. Ja, genau, ne? Jo. Ciao. Jo, nimm's nicht so an, was ich gesagt habe. Okay, tschüss. Jo, okay. Ja, mach's gut, ne? Also, ciao. Und denk dran, ne? Immer schön Big Brother gucken, ja? Ja, gut, okay. Tag. Gut, mach's gut, ne? Ja, okay. Tschüss. Also, ciao. Mann. Alter Schwede, was ist das für ein Dorf, wo so welche kaputte leben? Ich schwör's euch, hab ich ja noch nie erlebt. Jo, Mann! Was wir bei Sofis und so. Große Nichtschwimmer lieben auch ihn. Okay, Jungs, und ein Remix! So, okay, Jungs, ohne Scheiß, ich schwör's euch. Wir machen jetzt auf jeden Fall weiter. Wir lassen uns nicht von solchen Leuten hier so komisch. so komisch anlabern. Dafür sind wir uns doch viel zu stolz. Und mal gucken, was das ist. So, come on. Ich brauche 0180er Nummern, die funktionieren. Also check sie vorher ab. We gon' clap back. We gon' clap back. Let's take it we and clap back. We gon' clap back. We gon' clap back. We gon' clap back. We gon' clap back. We let's clap go, back. We gon' clap back. We gon' clap back. We gon' clap back. We gon' clap back. We gon' clap back. We gon' clap back. Come on. Everybody know what's going what's on. What's going on? You're always gonna listen on the phone. I won't tell you what is nice. I'm saying I'm always gonna listen to his eyes. Girl, can I tell you? You will always keep it with my crew. With my everybody crew. Know you, everybody tell you that you're always.